Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. VII. Fortsetzung des vorigen, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der platonische Sokrates hat, seinem eigenen mehrmaligen Vorgeben nach, die Idee seiner Republik zu keinem andern Ende aufgestellt, als um an einem groß in die Augen fallenden Vorbilde desto deutlicher zeigen zu können, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit an sich selbst in der Seele und für die Seele sei, von welcher die eine oder die andere Besitz genommen habe. Mit dieser Arbeit ist er nun in den vier ersten Büchern dieses Dialogs glücklich zustande gekommen. Er hat überflüssig geleistet, was er versprochen hatte, und in der Tat viel mehr, als er schuldig war. Man erwartet also die Gesellschaft entweder auseinandergehen oder eine neue Materie zum Gespräch auf die Bahn gebracht zu sehen. Aber Plato hat es bereits darauf angelegt, dass er nur die Fäden, die er hier und da, wie es schien, bloß zufälligerweise, aber in der Tat absichtlich fallen ließ, nach und nach wieder aufzunehmen braucht, um an seinem reichen und vielgestaltigen Gewebe in die Länge und Breite so lange fortzuweben, als es seine mit dem Werke selbst wachsende Lust und Liebe nur immer auszuhalten vermögend sein wird. Sein Sokrates stellt sich also am Schluss des vierten Buchs, als ob er sich auf einmal erinnere, dass er, um die Gerechtigkeit gegen ihre Gegner vollständig zu verteidigen, noch zu untersuchen habe, welches von beiden nützlicher sei, gerecht und tugendhaft zu sein, auch wenn man weder von Göttern noch Menschen dafür anerkannt wird, oder ungerecht, wenn man es gleich ungestraft sein könnte. Glaukon, der seit geraumer Weile eine ziemlich schülerhafte Rolle spielen musste, erhält hier Gelegenheit, durch seine Weigerung an einer so überflüssigen Untersuchung teilzunehmen, seinen Verstand wieder bei uns in Kredit zu setzen. Es wäre lächerlich, sagt er, nachdem so ausführlich erwiesen worden, dass Gerechtigkeit Gesundheit der Seele sei, erst noch zu untersuchen, ob es nützlicher sei, krank oder gesund zu sein. Sokrates gesteht das Lächerliche einer solchen Untersuchung, meint aber doch, da sie nun bereits einen so hohen Standpunkt erstiegen hätten, sollten sie sich's nicht verdrießen lassen, soweit sie könnten, herumzuschauen, um sich desto vollständiger zu überzeugen, dass es diese Bewandtnis mit der Sache habe. Wenn er dies tun wolle, fährt er fort, so werde er sehen, dass die Tugend nur eine Gestalt oder Form habe, die Untugend hingegen unzählige. Unter diesen seien jedoch nur vier vorzüglich bemerkenswert, deren jede die Form einer nichts taugenden Art sowohl von Staats- als von Seelenverfassung sei. Es gebe nämlich genauer zu reden, nicht, wie er eben gesagt hatte, unzählige, sondern nur fünferlei Regierungsformen und ebenso viele verschiedene Verfassungen der Seele. die erste sey diejenige welche sie bisher mit einander durchgegangen hätten. Sie könnte aber unter zweyerley benennungen erscheinen, wenn nehmlich unter den vorstehern des staats einer als der vorzüglichste aller andern regiere, werde sie Monarchie, wenn der staat hingegen unter mehrern Regenten stehe, Aristokratie genennt. Im Wesentlichen sei es aber in seiner Republik ganz einerlei, ob sie von mehrern oder nur von einem regiert werde, denn vermöge der Erziehung, welche alle zum Regieren bestimmten Personen in derselben erhielten, würde dieser Einzelne so wenig als jene mehrern das Mindeste an den Grundgesetzen des Staats ändern, und in dieser Rücksicht begreife er beide Regierungsarten unter einer Form. Da nun diese die gute und rechte sei, so folge von selbst, dass die andern vier nichts taugen müssten. Wie er eben anfangen will, dieses von einer jeden besonders mit seiner gewöhnlichen Ausführlichkeit zu beweisen, entsteht auf Anstiften Polemars und Adimans ein kleiner Aufruhr unter den anwesenden Teilnehmern an diesem Gespräch. Man erinnert sich, dass als vorhin von verschiedenen die Polizei der idealischen Republik betreffenden Dingen, für welche die Archonten derselben zu sorgen haben würden, die Rede war, Sokrates sich wie von ungefähr ein Wort davon hatte entfallen lassen, als ob es sich von selbst verstehe, dass in den obern Klassen Weiber und Kinder gemein sein müssten. Ein so paradoxer Satz hätte nun freilich den Adimantus, an welchen er gerichtet war, sowohl als alle übrigen gewaltig vor die Stirne stoßen sollen. Aber dies wäre dem Verfasser damals ungelegen gekommen. Man ließ ihn also unbemerkt auf die Erde fallen, und Adimant, der fast immer nichts als »ja, freilich« zu antworten gehabt hatte, sagte wie in einer Zerstreuung, dass alles würde so in der besten Ordnung sein. Wir sehen aber aus dem Eifer, womit er und Glaukon und die übrige Gesellschaft itzt auf einmal in Sokrates dringen, sich über diese Gemeinschaft der Weiber und Kinder unter den Beschützern seiner Republik näher zu erklären, dass sie ihnen stark genug aufgefallen sein musste. Nur sehen wir nicht, warum sie die Erklärung nicht damals, da es so natürlich war, sie zu fordern, sondern gerade itzt, da keine Veranlassung dazu vorhanden ist, von ihm verlangen. Platon lässt hier seinen Sokrates abermals, wie er schon öfters getan hat und in der Folge noch mehrmal tun wird, um die Neugier der Zuhörer noch mehr zu reizen, den Airon spielen und sich stellen, als ob er großes Bedenken trage, sich auf eine so häkelige Materie einzulassen, da er voraussehe, wie vielerlei neue Fragen, Zweifelsknoten und Streitigkeiten sie nach sich ziehen werde. Was tut das, sagt Thrasymachus, sind wir denn nicht deswegen hier, um uns mit interessanten Diskursen zu unterhalten? Das wohl, versetzt jener, aber alles mit maß. O Sokrates, ruft der ungenügsame Glaukon aus, was nennst du mit maß? Verständige Menschen würden ihr ganzes Leben lang solchen Diskursen zuhören und noch immer nicht genug haben. Du merkst doch, Eurybates, wem dies eigentlich gilt und wozu es gesagt ist. Der Philosoph hat, wie du siehst, darauf gerechnet, recht viele Glaukonen zu Lesern zu haben und hat ihnen wenigstens seinen guten Willen zeigen wollen, ein Buch zu schreiben, woran sie ihr ganzes Leben lang zu lesen haben. Aber Sokrates macht noch immer Schwierigkeiten. Man werde, sagt er, fürs Erste nicht glauben wollen, dass eine solche Einrichtung ausführbar sei. Und wenn man dies auch zugäbe, so werde man doch nicht glauben, dass sie die beste sei. Er erklärt sich also nochmals, dass er sehr ungern daran gehen würde, diese Dinge zu berühren, aus Furcht, man möchte die ganze Sache bloß für ein windichtes Projekt halten. Da aber Glaukon schlechterdings nicht von ihm abläßt und ihn zu bedenken bittet, dass er weder undankbare noch ungläubige noch übelwollende Zuhörer habe, so rückt er endlich aufrichtiger mit der Sprache heraus, und wir vernehmen zu unserer großen Verwunderung, der wahre Grund seiner Schüchternheit sei eigentlich bloß, weil er selbst nicht recht überzeugt sei, dass es mit diesem Teil der Gesetze, die er seiner Republik zu geben gedenkt, so ganz richtig stehe, und er also große Gefahr laufe, nicht etwa bloß sich lächerlich zu machen, denn das würde wenig zu bedeuten haben, sondern indem er auf einem so schlüpfrigen Wege im Dunkeln nach der Wahrheit herumtappe, auszuglitschen und, was noch schlimmer wäre, auch noch seine Freunde im Fallen mit sich nachzuziehen. Er wolle also Adrasteen zum Voraus fußfällig angefleht haben, ihm zu verzeihen, wenn das, was er itzt zu sagen vorhabe, etwa gegen seine Absicht strafwürdig sein sollte. Denn, sagt er, ich bin der Meinung, dass es eine kleinere Sünde sei, jemanden unvorsätzlich tot zu schlagen, als ihn in Dingen, wo es auf das, was schön und gut, rechtlich und sittlich ist, ankommt, irre zu führen. Eine Gefahr, die man allenfalls eher bei Feinden als bei Freunden laufen möchte. Siehe also zu, lieber Glaukon, wie du es angreifen willst, um mir zu einem solchen Wagestück Mut zu machen. Wohlan denn, sagte Glaukon lachend, wenn wir ja durch das, was du sagen wirst, in einen falschen Ton geraten sollten, so sprechen wir dich zum Voraus von aller Schuld und Strafe los. Rede also ohne Scheu. Gut, erwidert Sokrates, wer hier losgesprochen wird, ist dort rein, wie das Gesetz sagt. Hoffentlich also, wenn er es dort ist, wird er es auch hier sein. So lass dich denn nichts mehr abhalten, anzufangen, sagt Glaukon. Und jener entschließt sich endlich dazu, doch nicht ohne nochmahls zu verstehen zu geben, daß es ihn viele überwindung koste und daß er vielleicht besser gethan hätte, sich die sache sogleich bey der ersten erwähnung vom halse zu schaffen. Und wozu, um aller götter willen, alle diese langweiligen grimassen, welche plato seinen verkappten sokrates hier machen läßt? Ist's ernst oder scherz? Im letztern fall konnte wohl nichts unzeitiger sein, um kein härteres wort zu gebrauchen, als in einer solchen sache den spaß so weit zu treiben. Bittet er aber Adrasteen, mit der man sonst eben nicht zu scherzen pflegt, in vollem ernst um nachsicht, und ist es wirklich zweifelhaft, ob die neuen gesetze, die er seiner republik zu geben gedenkt, gut, gerecht und geziemend sind, was in aller welt nöthigte ihn, sie zu geben, zumahl da der zweck, wozu er diese republik erdichtete, bereits erreicht ist und vollkommen erreicht werden konnte, ohne daß die rede davon zu sein brauchte, wie die junge brut in derselben gezeugt und abgerichtet werden sollte? Und wie kommt es, wofern sein Zaudern und Achselzucken nicht eine platte und aller öffentlichen Ehrbarkeit spottende Spaßmacherei ist, daß er, sobald er über der Darlegung seiner widersinnischen E-Gesetze ein wenig warm wird, auf einmal aller seiner vorigen Ängstlichkeit vergisst und so positiv und zuversichtlich mit den anstößigsten Behauptungen herausrückt, als ob sich nicht das Geringste mit Vernunft dagegen einwenden ließe, und als ob er auf lauter so gefällige Leser rechne, wie sein vom Zuhören berauschter Freund Glaukon, der für die paradoxesten Sätze immer die eilfertigste Beistimmung in Bereitschaft hat? Ich gestehe, dass ich auf diese Fragen keine Antwort weiß. Übrigens, lieber Eurybates, wirst du mir hoffentlich eine ausführliche Beurteilung dieses Teils der platonischen Republik, dem ich ungern seinen rechten Namen geben möchte, um so geneigter nachlassen, da, so viel ich selbst sehe und von andern höre, allenthalben nur eine Stimme darüber ist. Das Unwahre, Ungereimte und Unnatürliche in diesen E-Gesetzen liegt freilich so unverschämt nackend vor allen Augen da, dass der erste Eindruck nicht anders als unserm Philosophen nachteilig sein kann. Zumal da sein Sokrates gerade die auffallendsten Verordnungen mit der gefühllosesten Kaltblütigkeit vorträgt und zum Beispiel von dem anbefohlenen Abtreiben oder Aussetzen der Kinder, die aus der Vereinigung der Männer unter 30 und über 55 Jahren mit Weibern unter 20 und über 40 etwa erfolgen möchten, nicht anders spricht, als ob die Rede von jungen Hunden oder Katzen wäre. Freilich ist diese Sprache dem Gesichtspunkt gemäß, woraus er diesen Gegenstand betrachtet. Indessen konnte er doch, wie verliebt er auch in sein system seyn mag leicht voraussehen daß sein grundsatz das verfahren bey paarung der pferde und hunde wenn man eine gute zucht erhalten will müsse ohne alle einschränkung und in der größten strenge auch auf die menschen angewandt werden und die männliche gymnastische erziehung die er diesem grundsatz zu folge den menschlichen stuten und fähen die zur paarung mit den menschlichen hengsten und rüden seiner kriegerischen bürgerklasse bestimmt sind mit allen den unsittlichen und zum teil unmenschlichen der natur trotz bietenden gesetzen wodurch er die gemeinschaft der weiber und kinder in seiner republik unschädlich und zweckmäßig zu machen vermeint. Er konnte, sage ich, leicht genug voraussehen, daß dieses gegen das allgemeine Gefühl so hart anrennende Paradoxon in einem so zuversichtlichen Ton und so kaltblütig vorgebracht, alle seine Leser empören und das Gute, so er etwa durch die vortrefflichen Partien dieses wichtigsten aller seiner Werke hätte stiften können, bei vielen, wo nicht bei den meisten, unkräftig machen und vernichten werde. Aber gerade der Umstand, dass er stockblind hätte sein müssen, um dies nicht vorauszusehen, und dass er sich dennoch nicht dadurch abschrecken ließ, muß uns billigerweise auf einen Punkt aufmerksam machen, der, wenn wir gerecht gegen ihn sein wollen, nicht übersehen werden darf, nämlich auf den Gesichtspunkt, aus welchem er selbst die Sache angesehen hat. Denn ich müßte mich sehr irren, oder dies würde uns begreiflich machen, wie es zugegangen, daß ein Mann wie er sein eigenes Gefühl so seltsam übertäuben konnte, um wahren Unsinn für Aussprüche der höchsten Vernunft zu halten. Plato scheint mir von den Geometern und Rechnern angenommen zu haben, dass er immer gewisse Begriffe und Sätze als an sich selbst klar, ohne Beweis, wenigstens ohne strengen Beweis voraussetzt, aus diesen aber sodann mit der genauesten Folgerichtigkeit alles ableitet, was sowohl aus ihnen selbst als aus ihrer Verbindung mit andern Begriffen und Sätzen gleicher Art durch Schlüsse herausgebracht werden kann. Wo von Zahlen, Linien und Winkeln die Rede ist, kann diese Art zu räsonieren nicht leicht irre führen. Oder wofern dies auch begegnen sollte, so ist der Irrtum wenigstens leicht und sicher zu entdecken. Aber wo es um Auflösung solcher Aufgaben zu tun ist, die den Menschen und dessen Tun und Lassen, Wohl- oder Übelbefinden vornehmlich, seine ursprüngliche Natur, seine innere Organisierung, seine Verhältnisse zu den übrigen Dingen, seine Anlagen, seinen Zweck, seine Erziehung und Bildung für das gesellschaftliche, bürgerliche und kosmopolitische Leben und andere hierher gehörige Gegenstände betreffen, kurz, bei Gegenständen, an welche man weder Messschnur noch Winkelmaß anlegen kann, findet jene Methode keine sichere Anwendung. Der Mensch lässt sich nicht wie eine regelmäßige, geometrische figur in etliche scharf gezogene gerade linien einschließen und es sind vielleicht noch jahrtausende einer anhaltenden eben so unbefangenen als scharfsichtigen beobachtung unserer natur vonnöthen bevor es möglich sein wird nur die grundlinien zu einem echten modell der besten gesellschaftlichen verfassung für die wirklichen menschen zu zeichnen und selbst dieses modell würde für jedes besondere volk durch dessen eigene lage und die verschiedenheit der zeit und ortsumstände auch verschiedentlich bestimmt und abgeändert werden müssen. Aber auf alles dies nimmt ein Plato keine Rücksicht, und da seine Nephelokokygia nicht auf der Erde, sondern in den Wolken, das ist so viel als nirgendswo existiert und nicht mit physischen Menschen, wie die Natur sie in die Welt setzt, sondern mit menschenähnlichen Phantomen von seiner eigenen Schöpfung besetzt ist, so ist er freilich Herr und Meister sowohl den Elementen seines Staats als dem Ganzen die Gesetze vorzuschreiben, deren Beobachtung am geradesten und gewissesten zu seinem Endzweck führt. Anfangs ist es in seiner Voraussetzung bloß das Gefühl körperlicher Bedürfnisse, was eine Handvoll Hirten, Ackerleute und Handwerker bewegt, den ersten Grund zu seiner Republik zu legen. Der kleine Staat erweitert sich unvermerkt, die Anzahl der Bürger nimmt zu, ihre Bedürfnisse desgleichen. Nicht lange, so fühlt man, dass ohne innere und äußere Sicherheit der Zweck der neuen Gesellschaft nicht erhalten werden könnte. Dass zur Erzielung der innern Sicherheit gute Zucht und Ordnung, zur Handhabung der Ordnung Gesetze, zur Vollziehung der Gesetze eine Regierung und zum Schutz der Regierung und des Staats überhaupt eine bewaffnete Macht vonnöten ist. Um nun dies alles seinem Ideal gemäß so zweckmäßig als möglich einzurichten, baut unser philosophischer Lykurg seine ganze Gesetzgebung auf zwei Grundgesetze. Das erste ist, die höchste Wohlfahrt des Ganzen soll der einzige Zweck des bürgerlichen Vereins oder des Staats sein, also auf das Wohl eines jeden einzelnen Gliedes nur insofern, als es ein Bestandteil des Ganzen und eine Bedingung des allgemeinen Wohlstandes ist, Rücksicht genommen werden. Folglich jedermann verbunden sein, für den Staat zu arbeiten, zu leben und zu sterben, und nur insofern er diese Bedingung erfüllt, soll er seinen verhältnismäßigen Anteil an dem Wohlstand desselben nehmen dürfen. Das zweite, zu Verhütung aller schädlichen Folgen, welche in andern Republiken daraus entstehen, wenn jedermann sich nach Willkür beschäftigen und also auch mit Sachen, die er nicht versteht und für die er kein Talent hat, sich bemängen darf, soll jeder Bürger nur eine Art von Hantierung oder Geschäfte treiben und darin die möglichste Vollkommenheit zu erreichen suchen. beide grundgesetze scheinen auf den ersten anblick ihre richtigkeit zu haben allein so scharf und ohne alle einschränkung wie plato sie annimmt sind sie nicht was sie scheinen und könnten auf keinen wirklichen staat ohne die nachtheiligsten folgen angewendet werden. Der Irrtum liegt darin, dass er die Bürger als organische Teile eines politischen Ganzen, das ist als ebenso viele Gliedmaßen eines Leibes betrachtet, welche nur durch ihre Einfügung in denselben leben und bestehen, keinen Zweck für sich selbst haben, sondern bloß zu einem gewissen besondern Dienst, den sie dem Ganzen leisten, da sind. Da dies bei den Gliedmaßen eines jeden organischen Körpers wirklich der Fall ist, so kann man freilich mit Grund behaupten, dass die Glieder um des Leibes willen da sind, nicht der Leib um der Glieder willen. Allein mit einer bürgerlichen Gesellschaft, die aus lauter für sich bestehenden Gliedern zusammengesetzt ist, hat es eben deswegen eine ganz andere Bewandtnis. Die Menschen, woraus sie besteht, haben sich, wie Plato selbst anfangs voraussetzt, bloß in der Absicht vereinigt, ihre natürlichen, das ist ihre weltbürgerlichen Rechte in die möglichste Sicherheit zu bringen und sich durch diesen Verein desto besser zu befinden. Hier ist es also gerade umgekehrt. Der Staat ist um des Bürgers willen da, nicht der Bürger um des Staats willen. Die Erhaltung des Staats ist nur insofern das höchste Gesetz, als sie eine notwendige Bedingung der Erhaltung und der Wohlfahrt seiner sämtlichen Glieder ist. Nur wenn es allen Bürgern insofern jeder nach Verhältnis und Vermögen zum allgemeinen Wohlstand mitwirkt, verhältnismäßig auch wohl ergeht, kann man sagen, dass der Staat sich wohl befinde. Und damit dies möglich werde, darf der Einzelne in freier Anwendung und Ausbildung seiner Anlagen und Kräfte nur so wenig als möglich, das ist nicht mehr eingeschränkt werden, als es der letzte Zweck des Staats mit Rücksicht auf die äußern, von unserer Willkür unabhängigen Umstände unumgänglich nötig macht. Daher ist denn auch das zweite Grundgesetz der platonischen Republik so vielen genauern Bestimmungen, Einschränkungen und Ausnahmen unterworfen, dass, wofern es so scharf und streng, wie Plato will, in Ausübung gebracht würde, eben dadurch, dass es den einzelnen Bürgern ungebührliche und unnötige Gewalt antut, dem Ganzen selbst weit mehr Schaden als Vorteil daraus erwachsen müsste. Doch dies nur im Vorbeigehen, denn es gehörig auszuführen und anschaulich zu machen, würde ein größeres Buch erfordert, als ich, solange noch etwas Besseres zu tun ist, zu schreiben gesonnen bin. Sobald man unserem Philosophen seine beiden Grundgesetze zugegeben hat, so ist alles Übrige in seiner Gesetzgebung so folgerichtig und zweckmäßig, als man nur verlangen kann. Vor allen Dingen ist nicht außer Acht zu lassen, daß die gänzliche ausschließung von allem eigenthum die gemeinschaft der weiber und kinder die männliche erziehung lebensweise und bestimmung der erstern nur in der mittelsten der drey bürgerklassen in welche seine republik zerfällt nämlich nur unter den bewaffneten beschützern oder wie man sie auch mit gutem fug nennen könnte den menschlichen jagd und hofhunden seines staats platz findet. Denn die Archonten und Räte, welche die erste Klasse ausmachen, sind zu alt und zu sehr im Anschauen der Ideen der Dinge und der Uridee der Ideen vertieft, um der Weiber noch zu bedürfen, und wiewohl Plato über das häusliche und eheliche Leben der dritten Klasse, die er überhaupt sehr kurz und mit einer ziemlich sichtbaren Geringschätzung abfertigt, sich nicht besonders erklärt, so läßt sich doch aus verschiedenen Äußerungen nichts anders vermuten, als dass er die Gemeinschaft der Weiber für ein viel zu erhabenes und heiliges Institut ansieht, als dass der Pöbel der Handwerker, Künstler, Krämer, Kaufleute und aller andern, die sich mit Erwerb beschäftigen oder um Lohn arbeiten, daran teilhaben dürfte. In der Tat bringt dies auch die Natur der Sache mit sich, denn die Weiber und Töchter dieser Leute haben nötigere Dinge zu tun, als den Wissenschaften und Musenkünsten abzuliegen, sich in den Palästren nackend mit den Jünglingen herumzubalgen, mit ihnen auf die Wache und in den Krieg zu ziehen und so fort. Sie sind natürlicherweise mit Haushaltungsgeschäften, mit Spinnen wirken, Kleider machen, kochen, Brot backen und tausend andern Arbeiten dieser Art beladen, müssen auch außer der Wartung und Pflege ihrer eigenen Kinder bei den Kindern der zweiten Klasse, wie sich aus verschiedenen Umständen schließen lässt, gelegenheitlich Ammendienste tun und was dergleichen mehr ist. Kurz, sie stehen in den Augen unsers Philosophen zu tief unter den edeln Heroinen, die er zu Müttern seiner Staatsbeschützer bestimmt, als dass man glauben könnte, er wolle das hohe Vorrecht der Vielmännerei bis auf sie ausgedehnt wissen. Zumal da bei der dritten Klasse die Beweggründe gänzlich wegfallen, aus welchen er die Gemeinschaft der Weiber und Kinder in der zweiten für notwendig hält. Bei dieser also allein findet in Platons Republik diese aller Welt so anstößige Einrichtung statt, und dazu hat er teils physische, teils sittliche Bewegursachen von so großem Gewicht, dass alle Entgegenstehenden in keine Betrachtung bei ihm kommen können. Seine Republik soll weder zu groß noch zu klein, sondern gerade so sein, dass sie weder Verderbnis von innen noch Anfechtung von missgünstigen und streitsüchtigen Nachbarn zu befürchten habe. Die Anzahl der Bürger darf also nicht viel über eine bestimmte Zahl zunehmen, aber desto mehr ist daran gelegen, daß sie muth und kraftvolle von der edelsten ruhmbegierde und reinsten vaterlandsliebe glühende und mit allen zu ihrer bestimmung erforderlichen tugenden in vollestem maße begabte jünglinge und männer zu beschützern habe. Der Stifter der Republik hat also diese Klasse, auf welcher die Erhaltung derselben in jeder Rücksicht beruht, mit ganz besonderer Sorgfalt ausgewählt und zu ihrer erhabenen Bestimmung erzogen und ausgebildet. Er mußte aber auch die dienlichsten Maßregeln nehmen, daß eine so wichtige Körperschaft immer wieder durch gleichartige Elemente ersetzt werde, immer von eben demselben Geist beseelt bleibe und sich dadurch in einer Art von ewiger Jugend und Unsterblichkeit erhalte. Um zwei Hauptquellen einer möglichen Ausartung auf immer zu verstopfen, mussten diejenigen, welche bloß für den Staat leben sollten, weder Eigentum noch Familie haben. Die möglichste Gleichheit sollte unter ihnen herrschen, alles Gute und Böse, Arbeit und Vergnügen, Gefahr und Ruhm, Leben und Sterben, immer gemeinschaftlich sein. Solche Menschen können von allem, was mein und dein heißt, nie weit genug entfernt und untereinander niemals eng genug verbunden werden. Wie gut er aber auch für dies alles gesorgt hätte, immer würden die Weiber alle seine Mühe zu Schanden gemacht haben, wofern ihm sein Genius nicht ein Mittel zugeflüstert hätte, diesen reizenden Schlangen ihren Gift zu benehmen. Lieber wär es ihm ohne Zweifel gewesen, wenn die Mutter Erde, als sie seine Krieger in voller Waffenrüstung aus ihrem Schoß hervorspringen ließ, sie auch mit dem Vermögen begabt hätte, ihresgleichen entweder aus sich selbst oder mit ihresgleichen hervorzubringen. Da die Weiber nun aber einmal zu diesem wichtigen Geschäft leider unentbehrlich sind und überdies nicht wohl geleugnet werden kann, dass die Neigung zum weiblichen Geschlecht gerade die Seite ist, wo die Natur den Mann am wenigsten befestigt hat, was blieb dem guten Platon übrig, um zu verhindern, dass seine braven Krieger durch den Umgang mit diesen Zauberinnen nicht geschwächt, weichlich gemacht und durchaus verdorben werden könnten, als den künftigen Müttern der Kriegs- und Staatsmänner durch eine rauhe männliche und kriegerische Erziehung so viel nur immer möglich von ihren gefährlichen Reizungen abzustreifen, sie, soweit es die Zärte und Schlaffheit ihrer Natur gestatten möchte, zu einer Art von Androgynen zu erheben oder wenigstens mit den Atalanten, Deianiren und Penthesileen der heroischen Zeit auf gleichen Fuß zu setzen. Durch dieses Mittel war nun zwar für eine derbe und kräftige Nachkommenschaft gesorgt, aber wenn er den Vätern erlaubt hätte, in eine monogamische Verbindung mit den Müttern zu treten, würden zwei mächtige Naturtriebe, die Liebe zu den eigenen Kindern und die wechselseitige Zuneigung des Mannes zu der Mutter, des Weibes zu dem Vater ihrer gemeinschaftlich erzeugten, zum Nachteil der Vaterlandsliebe ins spiel gesetzt worden seyn und die unvermeidlich aus dem stande der ehe hervorgehenden besondern familienverhältnisse würden so zu sagen eine menge kleiner staaten im staat erzeugt haben wobey sich die grundsätze der geist und die tugend des letztern unmöglich lange in ihrer ersten reinheit hätten erhalten können. Mit einem Wort, es bedurfte nichts als die bloße Beibehaltung der gewöhnlichen Ehe, um aus unserer platonischen Republik an sich, dieser vollkommensten oder vielmehr einzigen, in welcher nach Plato die reine Idee der Republik sichtbar dargestellt ist, ein so armseliges Ding von einer gemeinen, heillosen Alltagsrepublik zu machen, wie man ihrer in Griechenland klein und groß zu Hunderten zählt. Es blieb ihm also um der Verderbniß des Staats von dieser Seite den Zugang auf ewig zu versperren kein anderes Mittel als die Gemeinschaft der Weiber und Kinder zu einem Grundgesetz zu machen. Jeder Soldat der Republik erhielt dadurch ein unbestimmtes Recht an alle Frauen und Jungfrauen seiner Klasse, keiner ein ausschließliches an eine. Die Liebe in der eigentlichen Bedeutung des Worts fand hier keine statt. Das Zeugungsgeschäft sollte als eine rein physische und tierische Sache behandelt werden, wobei es bloß darum zu tun wäre, sich einer Pflicht gegen den Staat zu entledigen und also auf selbstsüchtige Befriedigungen keine Rücksicht genommen würde. Man muß gestehen, unser Philosoph tut sein Bestes, um einer sich aufdrängenden Vergleichung seiner sogenannten Ehen mit dem ungefähren momentanen Zusammenlaufen jener kaum durch die Gestalt vom Vieh unterschiedenen Waldmenschen, welche man sich gewöhnlich als die Stammeltern des menschlichen Geschlechts vorstellt, zuvorzukommen. Vor dem 20. Jahre der Weiber und dem 30. der Männer erklärt das Gesetz alle Befriedigungen des Triebes, von welchem hier die Rede ist, für unrechtmäßig, unheilig und sakrilegisch. Der Tag, an welchem eine Anzahl von Jünglingen und Mädchen das gesetzmäßige Alter zur platonischen Ehe erreicht haben, ist ein republikanisches Fest, das mit Opfern, Gebeten und von den Dichtern der Republik besonders dazu verfertigten Epithalamien aufs Feierlichste begangen wird. Jede Verbindung zwischen einem Jüngling und einem Mädchen, wiewohl sie nur für den Augenblick gilt, wird von den Archonten vermittelst eines künstlichen Loses angeordnet, wodurch immer die schönsten, stärksten und mutigsten zusammenkommen, die schlechtern hingegen lauter Nieten ziehen. Eine Veranstaltung, welche zu Verhütung aller schlimmen Folgen, die aus dieser durch das gemeine Beste notwendig gemachten Übervorteilung der armen Schlechtern, wenn sie bekannt würde, zu befürchten wären, ein Staatsgeheimnis bleiben muss. Von diesem ersten großen Kopulationstage an zählen die Glücklichen, welche von den Archonten mittelst dieses heiligen patriotischen Betrugs würdig und tauglich erfunden wurden, der republik Kinder zu geben, die weiber 20, die Männer 26 Jahre, während deren ihnen die Pflicht obliegt, sich von dieser Seite um den Staat so verdient zu machen, als ihnen nur immer möglich ist. Alle Kinder, welche binnen dieser Zeit geboren werden, nennen jeden dieser in Diensten der Republik stehenden Zeuger Vater, jede dieser Gebärerinnen Mutter und werden hinwieder von ihnen Söhne und Töchter genannt. Aber dafür ist gesorgt, dass kein Vater und keine Mutter ihre leiblichen Kinder unterscheiden, noch von diesen unterschieden werden könne. Denn in dieser Klasse, wo niemand etwas Eigenes haben darf, ist es auch nicht erlaubt, ein eigenes Kind und einen eigenen Vater zu haben. Alle, die in dem Lauf einer Generation von 25 Jahren geboren werden, nennen sich Brüder und Schwestern und erhalten, nachdem sie das gesetzmäßige Alter erreicht haben, auf obige Weise von den Archonten die Erlaubnis, für die Fortdauer der Republik zu arbeiten. Vor dieser Zeit aber ist zum Beispiel einem Jüngling von 6 oder 28 Jahren nicht erlaubt, ein Mädchen von 17 oder 18 zur Mutter zu machen, wie entschieden auch immer ihre beiderseitige Tüchtigkeit und wie dringend ihr innerer Beruf dazu sein möchte, da sie täglich auf der Palästra handgemein miteinander zu werden Gelegenheit haben. Und sollte gleichwohl ein solcher unglücklicher Fall sich ereignen, so muss die Frucht der gesetzwidrigen Verbindung abgetrieben oder, wenn sie dennoch Mittel findet, lebendig ans Tageslicht zu kommen, sogleich als der Ernährung unwürdig auf die Seite geschafft werden. Zwischen Eltern und Kindern, das ist zwischen Männern und Frauen von der ersten Generation, mit Frauen und Männern von der zweiten und dritten, findet, da jene zu diesen Kraft des Gesetzes sich als Eltern und Großeltern verhalten, keine gesetzmäßige Begattung statt. Und überhaupt ist es eine der heiligsten Pflichten der Regierer des Staats, den Zeugungstrieb bei ihren Bürgern so viel als möglich einzuschränken und ja nicht mehr Kinder aufkommen zu lassen, als nach Beschaffenheit der Umstände nötig sind, damit der Staat sich immer bei gleicher Stärke erhalte, woraus klar ist, dass sie auch von Zeit zu Zeit für einen tüchtigen Krieg zu sorgen haben. Denn es brauchte nur einen 100-jährigen Frieden, um die Regierung in die gefährliche Notwendigkeit zu setzen, das vorbesagte Los so einzurichten, dass von 100 Paar Jünglingen und Mädchen wenigstens 3/4 zu einer unfreiwilligen Unfruchtbarkeit verdammt werden müssten, wofern die Menge der Kinder, denen der Eintritt ins Leben an der Pforte versagt wird, nicht auf eine so ungeheure Zahl steigen sollte, dass dem platonischen Sokrates selbst, wie kaltblütig er auch diese Dinge ansieht, bei ihrer Überrechnung die Haare um seinen Glatzkopf zu Berge stehen müssten. Ende von 7, Teil 1.